Eine Protestgruppe der koreanischen Jugend in Japan entfaltete vom 1. bis zum 8. Dezember in mehreren Orten von Tokio Propagandaaktionen mit Lautsprecherwagen und bekundeten ihre Solidarität mit der südkoreanischen Bevölkerung im Kampf für einen sofortigen Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye.